in ihr, ich wünschte, ich lass sie zu. Was ich will, wie kann ich wollen, was ich tue? Was unterscheidet diesen Tag vom vorausgegangenen und den tausend anderen? Seh mich außerstande, meinen Tagesablauf, der hat abzuwandeln. Dass er mir nicht rückwirkend vorkommt, als wäre er irgendwie abgestanden. Als wäre er rundenbasiert, als hätte er Staub angesetzt. Also zieh ich mit dem Finger eine Spur hindurch und erlaube mir jetzt, was den gewöhnlichen Gewaltmarsch der Gedanken begleitet. Von laut rauschenden Informationsrinnsalen in ein Taumeln versetzt. Fernbedienstete entlassen und die Bücher gedeckelt, auf dass ich alles in Bild, Ton und Schrift zumindest fürs erste versteckt halt, wie bewerkstellt, liege ich da mit den Augen die Zimmerdecke betastend, während das Dröhnen der Stille mich auch körperlich belastet. Die Gedanken werden träge, immer schwerer erträglich, doch irgendetwas trägt mich. Du fühlst auf. Vor allem Unruhe, genau, manchmal zerrt sie mich auf. Du spürst es. Ehrlich gesagt bin ich's leid, diese Gefühle sind einschneidend. Angst, Trauer, Ohnmacht, Wut, Misstrauen, Zorn, Schuld, Hass, Ekel, Empörung, Neid, Ärger, Furcht, Scham und trotz alledem Hoffen. Ich verlauf mich in einem Wald, den ich vor ungezierten Jahren unbewusst hier gepflanzt habe. Es gibt unzählige Pfade, keiner davon ist gepflastert. Während ich das Moos auf einem Meilenstein betaste, werde ich das Gefühl nicht los, dass ich gerade etwas verpasse. Passiere eine Lichtung, auf der haufenweise ausgerissene Bäume neben dutzenden versetzten Bergen rum. Sie vermitteln nur den Eindruck, als bliebe hier auch weiterhin einiges zu tun, nicht zu vermeiden, gilt es mir über die Schulter zu schauen. Auf das zurückgelegte Wegschiff fortbewegt habe ich mich kaum. Mein Detail, das mir entgeht, weil sich Nebel in genau dem Moment über mein Sehfeld legt, mit dem es fällt und stetig weiter. Blindlings, Instinkt, tiefer in das Dickicht. Darunter verbirgt sich ohne den leisesten Zweifel zwischen Zweigen, die mich streifen, bis in die kleinste Verzweigung, das Ausmaß eines weiteren. Nun sag schon. Ich würde es tun, wenn ich mir dessen wirklich sicher wäre. Nun wag's schon. Es scheint, als ob es letztlich auch dich und mich beträfe. Scham, Ärger, Angst, Wut, Schuld, Trauer, Stress, Freude, Enttäuschung, Eifersucht, Wut, Hoffnung, Zweifel, Groll und bei alledem Vertrauen. Augenlider auf dem Blei lastet, während ich mich ins Freie taste, berühren meine Finger eine Wasseroberfläche, die mich dazu bewegt anzunehmen, dass ich was Oberwasser hätte. Benetze mein Gesicht, das vor Müdigkeit der Start war, als ich die Augen aufmache und das Kräuseln im See sich leicht schäumend widerlegt, erkenne ich glasklar, an welches Augenpaar ich da sah. Wachsen Zweifel. Du weißt es. Was mich Geborgenheit umgibt, dem kann ich mich nicht verweigern. Groll, Angst, Mut, Stress, Trauer, Freude, Ärger, Zweifel, Lust, Enttäuschung, Scham, Glück, Hoffnung, Vertrauen und in alledem.